Good morning, our friends all over the world. Guten Morgen, Freunde auf der ganzen Welt. You know, what is so amazing is that God is using us to reach people in 6 continents. Es ist so fantastisch, dass Gott uns benutzt, um Menschen auf 6 Kontinenten zu erreichen. You know, I never imagined that. Das habe ich mir nie vorgestellt. But the word of God is going out throughout the whole world. Doch das Wort Gottes geht hinaus in die ganze Welt. So look, there are so many different fears. Es gibt so viele verschiedene Ängste. And one of the fears that a lot of people face is the fear of death. Eine der Ängste, die so viele Menschen haben, ist die Angst vor dem Tod. I was shocked one day, many, many years ago. Eines Tages war ich schockiert, vor vielen, vielen Jahren, when I preached in Hungary. Als ich in Ungarn predigte. It was actually quite a big meeting. Es war eine ziemlich große Versammlung. And out of nowhere, you know, the Lord just challenged me to change what I was going to preach. Aus dem Nichts heraus forderte mich der Herr auf, meine Predigt zu ändern. And he took my attention to, I think it is Hebrews chapter 2. Und er lenkte meine Aufmerksamkeit auf, ich glaube, es war Hebräer 2. But you know, I couldn't for sure now say exactly where it's written. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wo es geschrieben steht. But I believe it was Hebrews chapter 2. We can find it later. Aber ich glaube, es war Hebräer 2. Wir können es später herausfinden. It's saying that God, yes, it is Hebrews 2 verse 15. Es sagt, dass Gott, ja, es ist Hebräer 2 Vers 15. You know, it says that he delivered those from fear of death who were all their lifetimes subject to bondage. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. You know, and I walk into this conference and the Lord says to me, don't preach what you've prepared, preach about the fear of death. Ich komme auf die Konferenz und der Herr sagt, predige nicht das, was du vorbereitet hast, predige über die Todesangst. And show the people that it is part of my finished work of the cross to deliver my people from the fear of death. Und zeige den Menschen, dass es Teil meines vollbrachten Werks am Kreuz ist, die Leute von der Todesangst zu befreien. So I just stood up and I should begin to share this and let the Spirit of God flow through me. Ich stand auf und als ich anfing, dies zu teilen, floss der Heilige Geist durch mich. Now I've understood something. Und ich habe etwas verstanden. If I walk into a meeting and suddenly out of nowhere the Holy Spirit is doing this to me. Wenn ich eine Versammlung betrete und der Heilige Geist aus dem Nichts dies mit mir tut. Then he doesn't just want me to preach an important message that changes life. Dann will er nicht, dass ich nur eine wichtige Botschaft predige, die Leben verändert. But he wants to directly set people free from this thing. Sondern er will zeitgleich Menschen von diesem Ding freisetzen. So I began to make an appeal afterwards and I asked, how many of you are actually in bondage to this incredible fear of death? Ich machte einen Aufruf und fragte, wie viele von euch sind in dieser schrecklichen Todesangst gefangen? You know, not how many of you, oh, I don't know, I don't think I want to die, I'm a little scared. I wasn't talking about this. Nicht wer ein bisschen Angst vor dem Sterben hat, das meinte ich nicht. I was talking about being crippled by this fear. Ich sprach darüber, von dieser Angst gelähmt zu sein. I was shocked how many Christians in this church were crippled by the fear of death. Ich war schockiert, wie viele Christen in dieser Gemeinde von dieser Todesangst gelähmt waren. You know, I've watched people die. Ich habe Menschen sterben sehen. I've had people die in my arms. Leute sterben in meinen Armen. And you know, I've never seen anybody die with a shout of victory. Und ich sah nie jemand, der mit einem Glanz des Sieges starb. And I've heard stories about this. Ich hörte darüber Geschichten. But I've never myself seen it. Aber ich selber habe dies noch nie gesehen. And I remember I thought, how does this even fit together with our redemption? Und ich fragte mich, wie dies mit unserer Erlösung zusammenpasst. How can people, when they know it's coming to the end of their lives, try to hold on to life and are kind of afraid to go? Wie kann es sein, dass die Menschen, wenn sie wissen, dass es mit ihrem Leben zu Ende geht, sich am Leben festhalten und Angst haben, sich gehen zu lassen? First of all, for Christians it makes no sense because we are going to so much a better place. Erstens macht es für Christen keinen Sinn, denn wir gehen an einen so viel besseren Ort. I realized that it's not only that people don't understand reality of heaven. Ich realisierte, dass es nicht nur darum geht, dass die Menschen die Realität des Himmels nicht verstehen, but that people are actually crippled by a fear of death. Aber dass die Menschen tatsächlich von einer Angst vor dem Tod gelähmt sind. Listen, my friend. Hör mir zu, mein Freund. Jesus Christ has come to set you free from that fear. Jesus Christus kam, um dich von dieser Angst zu befreien. Not a single Christian should be under the in the prison of the fear of death. Kein einziger Christ sollte im Gefängnis der Todesangst sein. Literally, every Christian should have this attitude. Wortwörtlich sollte jeder Christ diese Haltung haben. Jesus, just the thought of dying here on this earth and going to heaven to live with you forever is exciting. Jesus, nur schon dieser Gedanke, hier auf dieser Erde zu sterben, um in den Himmel zu gehen und mit dir für immer zusammen zu leben, ist aufregend. We must break out of the prison of fear and death. Wir müssen aus dem Gefängnis der Todesangst ausbrechen. You know, many Christians are afraid of the coming days because they think, oh, what is if the government controls me even more and they're gonna starve me to death? Viele Christen fürchten sich vor den kommenden Tagen, weil sie denken, oh, was ist, wenn die Regierung mich noch mehr kontrollieren wird und sie mich aushungern lassen? If no Christian would be have any little bit of fear of death in their hearts, wenn kein Christ kein kleines bisschen Angst vor dem Tod in seinem Herzen hätte, we would not worry about what government does to us. Wir würden uns nicht sorgen, was die Regierung mit uns macht. We would not worry if they're trying to manipulate, control us, or if they tell us take the mark of the beast or you can't shop anymore. Wir würden uns nicht sorgen, wenn sie versuchen, uns zu manipulieren, uns zu kontrollieren. Wenn sie uns sagen, dass wir nicht mehr einkaufen gehen können, wenn wir nicht das Mahlzeichen annehmen. All of these speculation and discussion of the end times, it doesn't even make sense to me. All dieses Spekulieren und die Diskussionen über die Endzeit ergeben für mich nicht einmal einen Sinn. You know, we Christians need to be the people who look death into the eye and say, come on, you're not my enemy anymore. You're my friend, you're bringing me to Jesus. Wir Christen sollten Menschen sein, die der Todesangst in die Augen schauen und sagen, komm schon. Du bist nicht mehr mein Feind, du bist mein Freund. Du bringst mich zu Jesus. You know, somebody said to me, Reinhard, I don't like this idea that you share. Weißt du, jemand sagte mir, Reinhard, ich mag diese Idee nicht, die du teilst. Because the Bible says death is an enemy. Weil die Bibel sagt, dass der Tod ein Feind ist. Well, let me explain something about death. Lass mich etwas über den Tod erklären. Death does not mean stopping to exist. It means separation. Der Tod bedeutet nicht, dass man aufhört zu existieren. Es bedeutet Trennung. So, my physical death doesn't mean I'm not gonna exist anymore. Mein physischer Tod bedeutet nicht, dass ich nicht mehr existieren werde. The only thing it means is I'm gonna separate it from this body who limits me anyhow. Das Einzige, was es bedeutet, ist, ich werde von diesem Körper getrennt werden, der mich ohnehin begrenzt. We should be afraid of eternal death being separated from God for eternity. Wir sollten Angst haben vor dem ewigen Tod, der uns für die Ewigkeit von Gott trennt. But physical death, it only means that my spirit is separated from my body and now I'm connected with Jesus forever. Der physische Tod bedeutet, dass mein Geist von meinem Körper getrennt wird und jetzt bin ich für immer mit Jesus Christus verbunden. The sooner the better. Je früher, desto besser. And I'm not depressed, I'm happy. Und ich habe keine Depressionen, ich bin glücklich. If we would only grip this truth of Paul. Wenn wir diese Wahrheit von Paulus doch nur ergreifen würden. For me, to live is Christ and to die is gain. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. This truth would conquer every fear of death in your heart. Diese Wahrheit würde jede Todesangst in deinem Herz besiegen. Because I've never seen anybody who is scared to gain and to win. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich davor fürchtet, etwas zu erreichen und zu gewinnen. So think about this. Denk darüber nach. We really need to change your perspective. Wir müssen wirklich unseren Blickwinkel ändern. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.